wird performt. Es werden Texte geschrieben, ohne Gesetze und Normen. Alles, was jetzt passiert, ist spontan mit Gefühl. Mit Spaß für die Sache, mit Wärme nicht kühl. Endlich hab ich's geschafft, mit drei Kollegen zu schreiben. Und bei den Hürden der Auswahl stark wie Meister zu bleiben. Yes, ja, ausgestorbene Physiker, Sport zur Weltformel, allerletzte Lyriker. Yes, ja, ausgestorbene Physiker, Sport zur Weltformel, wir sind die allerletzten Lyriker. Texte, die die Welt verändern, braucht die Zukunft und zwar in Massen, denn Veränderung ist notwendig. Selbst die Physik kann sie nicht schaffen, unterlassen von Fehlern. Auch das ist das Ziel von allen Rassen in allen Klassen. Ob schwarz, ob weiß, die Unterscheidung darf man nicht machen. Denn es gibt schwarze Rassisten und weiße Terroristen, die unser Gleichgewicht fisten wie Kapitalisten, radikale Islamisten und Faschisten. Somit beruhigt eure Gemüter und verfallt nicht dem Hass, wie viele andere schwere Mütter es vorher gemacht. Komm her, ich zeig euch die Welten, in denen Regeln nicht gelten. Denn weder öfters noch selten kann man am Rap sich erkälten. Ich will nur fragen, was geht denn, wo liegt jetzt euer Problem, wenn ich diesen Track hier Musik nenne, aufgrund von strikten Prinzipien und ich so deep wie das Tier bin. Navigiere fast blind, so wie dem Blinden sein Kind, durch Raum und Zeit der Geschichte, wo ich die Vorhänge lichte. Wo ich die Vorhänge lichte. Wo hinter die Tracks ich dichte und euch wie Fotos belichte. Sätze aufblasen, muss dick auftragen, da fehle nix, will ich nächste Pässe aussagen. Die Connection klappte lautschlagend, Hater können uns gestohlen bleiben. Da wir tief tauchen, nicht oben treiben wie Bojenzeichen. Euer Rap ist wie Fohlen reiten, werdet erstmal erwachsen. Mein Text musste Noten leiten, lernte Ärger zu verlassen. Der Wertewerk klar stärkt die Versbar, baut aus Lust Liebe, weil alles andere im Weg steht wie nervige Schaulustiger. Ich schraub Druck, Deepness, wie saure Luft, sehr erfrischend, einfach Zauberluft, lass Flow, Feuer, Wucht, pervers. Wert, Songs mit Herz errichten, du willst einen Rap her, verschicken mich unfair erwischen, werf mich sehr gern dazwischen, ich kann keinen Texter verletzen, sehen mir als letzter den Perfekten, bereit ein Fest mal an Quell setzen, die in Trancezustand versetzen, Fluss komm erstrecken, kommt an, wie eine Welle bei Flut schwamm, ich fing wie eine Bäckerei früh an, ich hab bald ein sechsteiliges Buchband. Yes, ja, ausgestorbene Physiker, mit Spur zur Welt vorne. Die letzten Lyriker, die bleiben, schreiben echte Schätze, die heilen, Zeilen auf goldene Scheiben, die verweilen, weil Worte spiegeln die Zeit. Weint in Text und Satz, zeigt das Kleid, Dreck auf dem Platz, weist leider zu wenig, die es kratzt. Meister Philosoph sagt, es platzt gleich. Die Besten sind eigen, sie bauen Nester wie Meisen, die Palästen gleichen. Sie feiern Feste und reisen, in Gedanken kreisen um wichtige Themen, die den Schranken weisen, die sie als Nichtige sehen. Wir danken, gedenkt jenen, die uns beschenken, mit Präsenten, die Wenden bringen und nie wieder enden. Zu viele Strophen sind Katastrophen, wie das Roden von Tropen. Zu wenig Philosophen mit Feuer im Ofen, bleibt auf dem Boden wie Rosen oder Brote in Dosen. Sonst gibt's für die Ahnungslosen die Posen, große Psychosen. Ihr seid unter Hypnose, wenn wir Geschichten berichten, und unter Narkose, wenn wir lyrische Pflichten belichten. Die Letzten werden die Ersten es am schwersten haben, da die Gelehrten auf Erden derbere Schmerzen tragen. So, in this journey, you need to be yourself. We have a very fundamental need, and this need we need to fulfill.